Aufgabe 9b. St und Scht. 1. Steht. Gast. 2. Musst. Stellt. 3. Stift. Ist. 4. Lustig. Stunde. 5. Stadt. Fast. 6. Frühstück. Obst.